Wohltat, Wohltun ist jede verbrecherische Tat, vor allem jeder Krieg, jeder revolutionäre Massenmord und einzelne Mord, die für die Verwirklichung der Judenherrschaft angezettelt werden. Darum nannte sich ja auch die Lyoner Loge, die die französische Revolution und damit den Massenmord an dem blonden Adel Frankreichs herbeiführte, Loge der Ritter der Wohltäter. Vorsichtig sein heißt voraussehen, wer den Judenzielen gefährlich werden könnte, um ihn rechtzeitig zu verfemen, den Stein aus dem Weg zu räumen. Die Illuminaten haben in ihren Geheimsatzungen deshalb angeordnet, dass jede bedeutende Persönlichkeit, die ihnen als Schriftsteller oder Staatsmann irgendeinmal wegen ihrer Begabung gefährlich werden könnte, rechtzeitig zu beobachten, zu bearbeiten und wenn sie nicht willig und hörig würde, sofort zu verfemen, das heißt, durch Verleumdungen unmöglich zu machen ist. Die Sowjetjuden werden in Geheimbünden zur Vorsicht ermahnt, alle rechtzeitig zu töten, die ihnen je später gefährlich werden könnten, und jedes Gefühl des Mitleids dabei auszuschalten. Barmherzig sein heißt zu Ehren Jahwes und so, dass es ihm und den Judenzielen nützlich ist, von den Goyim geraubten Schätzen Almosen an die Beraubten geben und so Judentum und Freimaurerei mit dem Schleier der Mildtätigkeit schützend vertarnen. Wahrheit heißt Gerechtigkeit. Gerechtigkeit aber heißt alles, was dem jüdischen Gesetz dient und unangenehme Nachwirkungen den Verbrechen der Freimaurerei und der Juden fernhält. Menschenveredelung heißt Entsittlichung der Goyim und ihre Willfährigmachung zur Mitarbeit an jüdischen Zielen gegen das arteigene Volk. Menschheitsziele, Ziele der Toleranz und Brüderlichkeit, der Humanität erstreben, heißt in den Völkern jedes Rasse-, Sippe- und Familiengefühl, jedes Artbewusstsein, jede nationale Selbstständigkeit und Freiheitswillen töten und sie zu einem wehrlosen Menschenbrei umgestalten, der sich willig dem jüdischen Volke beugt, in dem alles andere herrscht als Brüderlichkeit und Humanität, sondern nur willenbrechende Gewalt. Ähnlich ist es mit dem Begriff Pazifismus. Er führt über Völkermorden hinweg zur Entwaffnung der Völker unter der Oberaufsicht einer Exekutivgewalt, die Juda befehligt. Freiheit heißt zügellose, schrankenlose, skrupellose Freiheit der Levitenpriester, alles zu tun, was die jüdische Macht hier ihnen eingibt. Gleichheit heißt die unterschiedslose, vorrechtslose, gleichmäßige Versklavung aller Goyim unter den Juden. Politik treiben nennt sich, wenn ein Goy für das Wohl seines Goyim-Staates arbeitet. Da der Jude und Freimaurer aber nur für den jüdischen Weltstaat handeln darf, fallen alle seine Taten nach dieser Geheimsprache nicht unter den Begriff der Politik. Sie treiben also keine Politik, wenn sie ihren Zielen dienen, ebenso wie im alten deutschen Heere keine Politik getrieben wurde, wenn es vaterländisch und monarchisch war. Es ist die gleiche Selbstverständlichkeit für den Juden und künstlichen Juden, die Gebote Jahwes zu erfüllen und die Menschen diesen Geboten und Zielen zu unterwerfen und nicht minder, dass der Mann mit der Löwenhaut, der Feldherr, wohl Judenkriege führen, aber nie mit dem Worte Politik im Sinne der Arbeit für sein Volk zu tun haben darf. Wir wissen jetzt, was es zu bedeuten hat, wenn ein Eingeweihter der roten Schotten und schwarzen Logen behauptet, er triebe keine Politik, und was es sagt, wenn ein Johannesbruder das Gleiche beteuert. Der Johannesbruder soll nur gehemmt werden, für seinen Staat selbstständig zu handeln, da selbst das nicht immer dem Bauplan Jahwes zweckdienlich sein könnte. Ihm im Jahwe-Dienst handelnd einzusetzen kann der Jude noch nicht wagen. So wird ihm gelehrt, wir treiben keine Politik. Sagt aber uns ein eingeweihter Schottenbruder, er triebe keine Politik, so meint er das im geheimen Sinne und will damit sagen, dass all sein geheimes und öffentliches Eingreifen in das Leben des Staates seiner Blutsbrüder nur im Sinne und für die Errichtung der jüdischen Weltherrschaft geschieht, also keine Politik ist. Keine Politik treiben wird auch zuweilen in den schwarzen Logen durch hohe Politik treiben ersetzt. Dieser Ausdruck birgt den gleichen Sinn wie jener. Jetzt verstehen wir auch den Doppelsinn der Worte auf dem Beschluss des Großlogentages vom Jahre 1876. Die Freimaurer sind verpflichtet, die Grundsätze der Freimaurerei im Leben zu betätigen. Das Betätigen ist verschieden, je nachdem es von den Johannesproletariat oder vom wissenden Schottenbrüdern ausgeübt wird. Dieses Nicht-Politik-Treiben, das heißt nur hohe Politik-Treiben zur Erlangung der Weltherrschaft, wird dadurch erleichtert, dass unter den Hochgraden kleine Kreise gebildet werden, die ganz außerhalb der Logen zusammenkommen. Ebenso durch die bedeutungsvolle Tatsache, dass es eine doppelte Aufnahme in die Freimaurerei gibt, in den Johanneslogen oder durch Hochgradbrüder außerhalb derselben, wie es Hephata beschreibt. Die Namen dieser Aufgenommenen bleiben vollständig geheim und treten in keiner Liste auf. Auch das lässt sich der Staat und das Volk bieten. Wir verstehen jetzt den Doppelsinn des Artikels 2 der alten Pflichten. Zitat: Der Freimaurer soll der bürgerlichen Obrigkeit ein friedfertiger Untertan sein. Wenn er sich aber gegen den Staat empört, so wird er trotzdem nicht aus der Loge ausgestoßen, obwohl die loyale Brüderschaft seine Empörung desavouieren muss und sollte, um der derzeitigen Regierung keinen Anlass zu Argwohn oder politischer, nach anderer Übersetzung staatlicher Eifersucht zu geben. Zitat Ende. Diese letzten Worte sind ungeheuer vielsagend, das Desavouieren erfolgt nur zwangsläufig. Politisch oder staatlich eifersüchtig kann zudem eine derzeitige Regierung doch nur auf eine Macht oder Geheimstaat im Staate sein, die sie sogar zu überragen drohen. Hier bekennt sich die Freimaurerei offen dazu, eine großpolitische Macht oder Geheimmacht im Staate zu sein. Aber sie tut noch mehr. Die Freimaurerei nennt Felonie und Empörung keine maurerischen Vergehen, da von ihr keine Politik getrieben werden darf, und unterwirft sie nicht den maurerischen Strafen. Hochgradbruder Mackay, einer der angesehensten englisch-amerikanischen Logenschriftsteller, betont in seinem Handbuch des maurerischen Rechts, dass diese juristische Maxime, nämlich der Schutz, den die Freimaurerei der Felonie und Empörung gewährt, ausdrücklich in dem genannten Artikel der alten Pflichten sanktioniert ist. Er fügt hinzu, Zitat: Die Weisheit dieser Bestimmung leuchtet von selbst ein, wenn man bedenkt, dass, falls Hochverrat und Empörung ein maurerisches Vergehen wären, 1776 beinahe sämtliche Freimaurer der neuenglischen Kolonien aus dem Maurerorden hätten ausgestoßen werden müssen und dass sämtliche durch die Großloge von England und Schottland ausgestellten Logenpatente der in Logen aufständischen Kolonien ihre Gleichgültigkeit verloren hätten. Zitat Ende. Doch mit einer stillen Duldung von Verrat und Empörung begnügt sich die Freimaurerei nicht. Beides macht sie zu einer Bürgerpflicht. Das Volk oder die Nation, der Maurer ist dabei die Gesamtheit der Juden und künstlichen Juden, seine Vorfahren sind die Brüder älterer Generationen und er selbst ist ein Sohn Noahs oder der Witwe aus dem jüdischen Stamme Naphtali. Als Hochgradmaurer ist er aus dem Stamme Juda gebürtig. Zitat: Dass das menschliche Geschlecht eine Bruderkette werde, teilend Wahrheit, Licht und Recht. Zitat Ende. Heißt der Vers, der uns das Volk und die Nation der Freimaurer schildert. Das Vaterland des Freimaurers spannt sich ebenso über die Erde. Zitat: Das ist des Maurers Vaterland, wo man sich kennt am Druck der Hand, sich kennt am Zeichen und am Wort, in Ost und West, in Süd und Nord, wo ew'ge Glut die Scheitel drückt und ew'ger Schnee die Berge schmückt. Soweit Gott seinen Himmel spannt, reicht unser großes Vaterland.